Am Wochenende treffen sich viele Freunde im Park, um zusammen Zeit zu verbringen. Sie machen ein Picknick, spielen Frisbee und genießen die Sonne. Die Kinder laufen herum und spielen mit einem Ball. Es ist ein schöner Tag, die Sonne scheint und es ist angenehm warm.